sank auf die Jünglinge nieder. Ihre blauen Helme schimmern zum Strahl. Und fern, der Mond verbarg in Osten sein rotes Gesicht. Es fuhr ein Windstoß vom Hügel herab. Auf seinen Schwingen verlor das Gespenst. Es kam zu seiner Heimat, umringt von seinen Schrecken, und schüttelt seinen düstern Speer. In seinem dunklen Gesicht glühen seine Augen wie Flammen. Seine Stimme gleicht entferntem Donner. Fingal stieß seinen Speer in die Nacht und hob seine mächtige Stimme. Zieh dich zurück, du Nachtsohn, ruf deine Winde und fleuch. Warum erscheinst du vor mir mit deinen schattigten Waffen? Fürcht dich deine düstere Wirkung, du Geist des leidigen Loda. Schwach ist dein Schild, kraftlos das Luftbild und dein Schwert. Der Windstoß rollt sie zusammen und du selber bist verloren. Fleisch von meinen Augen, du Nachtsohn, ruf deine Winde und Fleisch. Mit hohler Stimme versetzte der Geist: Willst du aus meiner Heimat mich treiben? Vor mir beugt sich das Volk, ich dreh die Schlacht im Felde der Tapfern. Auf Völker werf ich den Blick und sie verschwinden. Mein Odem verbreitet den Tod auf dem Rücken der Winde. Schreit ich voran, vor meinem Gesicht brausen Orkane. Aber mein deiner angenehmen Gefilde, sagte der König, denk nicht an kaum alt Erzeugten. Steigen meine Schritte aus meinen Hügeln in deine friedliche Ebene hinauf. Begegne ich dir mit einem Speer auf deiner Wolke, du Geist des leidigen Loga. Warum runzelst du denn deine Stirn auf mich? Warum schüttelst du deinen luftigen Speer? Du runzelst deine Stirn vergebens. Nie floh ich vor den Mächtigen im Krieg. Und sollen die Söhne des Winds den König von Morwen erschrecken? Nein, nein, erkennt die Schwäche ihrer Waffen. Versetzte die Bildung, fasst die Wunde und Fleisch. Ich halt die Winde in der Höhle meiner Hand. Ich bestehe Der König von Sora ist mein Sohn, er neigt sich vor dem Steine meiner Kraft. Sein Heer umringt Kerektura und er wird siegen. Fleisch zu deinem Land, Erzeugter von Komhal, oder spüre meine Wut. Meine flammende Wut. Er hob seinen schattigen Speer in die Höhe. Er neigte vorwärts eine schreckbare Länge. Fingal ging ihm entgegen und zückte sein Schwert. Der blitzende Pfad des Stahls durchdrang den düstern Geist. Der Staat des Jünglings berührt, wie er aus der sterbenden Schmiede aufsteigt. Laut schrie Lo das Gespenst, als es in sich selber gerollt, auf dem Winde sich hob. Ihres Laufs. Fingal sprangen plötzlich empor. Sie griffen ihre gewichtigen Speere, sie missten den König. Zornig fuhren sie auf, all ihre Waffen erschallen. Dem Klang seiner Waffen zurück. Groß war der Jünglinge Freude, ihre Seelen ruhig wie das Meer nach dem Sturm. Ullin hob den Freudengesang, die Hügel in Istores frohlockten. Hoch stieg die Flamme der Eiche, Heldengeschichten wurden erzählt.